Hundebesitzer, Mann, ich hab immer etwas auszusetzen. Mein Geschmack ist Adolf Hitler, niemand kann ihn treffen. Mann, ich bin nie zufrieden mit dem, was ich hab. Geht es mir zu lange gut, geht es mir auf den Sack, ja. Denn das Problem ist, dass es keine Probleme gibt. Und ohne Dunkelheit gibt es leider kein Lebenslicht. Und ohne Hässlichkeit ist das Leben nur halb so schön. Die Welt ist meine Badewanne, aber keiner hat den Föhn. Dolchstoß, Drittes Reich, Vietnam, Atomkraft, Kommunismus, Kalter Krieg, DDR und sowas. Ich will nicht für etwas sein, sondern gegen was. Doch wie protestiert man gegen AIDS-Kranke in Afrika? Kein Plan, Hauptsache gegen etwas sein. Im Winter Sommer wollen und im Sommer ist es zu heiß. Nordkorea, Taliban, Ausländer, CO2, NPD, Bildungssysteme, Kinderarbeit. Und du hast zu viele Probleme, Alter, fick dich. Gib mir mehr, ich will mich beschweren, ich will mich beschweren. Es gibt zu viele Menschen, zu wenige Probleme. Das Problem will ich nicht, zeig mir mal das Nächste. Und du hast zu viele Probleme, Alter, fick dich. Gib mir mehr, ich will mich beschweren. Es gibt zu viele Menschen, zu wenige Probleme. Das Problem will ich nicht, zeig mir mal das Nächste. Ich bin wie gute Lückentexte-Schreiber, ich hab immer etwas auszusetzen. Mein Geschmack ist Adolf Hitler, niemand kann ihn treffen. Mann, ich bin nie zufrieden mit dem, was ich hab. Geht es mir zu lange gut, geht es mir auf den Sack, ja. Denn das Problem ist, dass es keine Probleme gibt. Sich Probleme zu machen, ist wohl ein gutes Gegengift. Dinge, die mich nerven, sind die Dinge, die mir helfen zu vergessen, dass es wahrscheinlich was Wichtigeres gibt. Und so sitzen wir alle da und fressen, um zu kotzen. Und kotzen, um wieder fressen zu können. Alles in Ordnung, solange es mir gelingt, mein Gewissen zu verstopfen, kann ich guten Gewissens den echten Problemen trotzen. Mann, also Hauptsache gegen etwas sein. Im Winter Sommer wollen und im Sommer ist es zu heiß. Nordkorea, Taliban, Ausländer, CO2, NPD, Bildungssysteme, Kinderarbeit. Und du hast zu viele Probleme, Alter, fick dich. Gib mir mehr, ich will mich beschweren, ich will mich beschweren. Es gibt zu viele Menschen, zu wenige Probleme. Das Problem will ich nicht, zeig mir mal das Nächste. Und du hast zu viele Probleme, Alter, fick dich. Gib mir mehr, ich will mich beschweren. Es gibt zu viele Menschen, zu wenige Probleme. Das Problem will ich nicht, zeig mir mal das Nächste.